Abschnitt 7 aus Androgyne von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. O Stunde gottestrunkenen Glücks, Stunde des Wunders, in der zwei Seelen ineinander fließen. Hast du Angst vor der Sünde? Fragte er sie heiß und zitternd. Ich liebe die Sünde, ich liebe die Hölle, mit dir, mit dir. Und sie warf sich in seine Arme, besinnungslos, weltvergessen. Und er sprach zu ihr, ich wusste nicht, was Glück bedeutet. Jetzt weiß ich es. Mit dir koste ich das Glück und heilige, unerschöpfliche Lust. Die Stunde des Wunders hat sich erfüllt, lachte sie mit leisem, irren Lächeln. Nie konnte ich ein Weib mit mir verschmelzen, flüsterte er innig. Du strömst in meinen Adern wie ein goldener Golf von Sonnenstaub. Die Stunde des Wunders, die Stunde des Wunders, wiederholte sie leise in bebender Verzückung. Stille. Warum weinst du? Er erschrak. Sie streichelte sein Haar, sie nahm sein Gesicht in ihre kleinen Hände, presste sich noch heftiger an ihn, umfasste seinen Hals mit den Armen und wieder irrten ihre weißen Finger in seinem Haar. »Warum weinst du?« »Vor Glück«, sie schluchzte leise. Und er umfing sie mit zitternder, gottseliger Liebe, flüsterte ihr die heißesten Worte zu, unablässig dieselben Worte in ihren Sätzen. Er wiegte sie hin und her und wiegte, wie man ein Kind in liebenden Armen beruhigt. Sie weinte nicht mehr. Sie pressten sich eng aneinander, wie sich zwei Kinder im frischen Heuschober aneinander schmiegen, wenn über ihnen ein wütendes Gewitter rast und der Himmel schwere Blitze über die Erde sät. »Ist dir gut so?« »O, mein Geliebter, mein Einziger, du, du!« »Dein, dein«, wiederholte er unaufhörlich. »Jetzt bleiben wir immer zusammen?« fragte er mit tiefster Angst. Sie antwortete nicht, nur unablässig durchzuckten sie heiße Schauer. »Ich werde den Kreuzweg antreten, ans Kreuz lasse ich mich nageln. In der Stunde des Wunders hat sich mein Leben erfüllt. Frag nicht, nimm mich, press mich noch fester in dich hinein, fester noch, töte mich.« Langes, schwüles Schweigen. Und wieder sprach er zu ihr. »Erinnerst du dich, wie ich dich in furchtbaren Stürmen durch den Urwald trug? Der Himmel schien auf uns niederzustürzen. Um uns tanzten grüne Reifen von Blitzen, mächtige Äste der Kokospalmen barsten mit dem Krachen und Schreck einfallender Gewölbe und verlegten uns den Weg mit einer immer höher anwachsenden Mauer. Ab und zu zerspaltete der Blitz einen tausendjährigen Stamm, so dass die Scheite um den Wurzelboden sich rings neigten und zu Boden fielen wie riesige Blätter von dem Kelch einer welkenden Blume. Der Orkan warf uns hoch und wieder zu Boden. Wir stolperten, fielen, schlugen uns wund an den Bäumen, aber ich riss mich wieder auf, fiel, kroch auf den Knien weiter, kletterte über die Haufen gebrochener Äste, über die toten Leiber der Urbäume. Aber ich ging, denn ich trug dich auf meinen Armen. Und das Gewitter des Verlangens, das in mir tobte, war stärker als alle Gewitter, die jungfräuliche Urwälder vom Boden wegfegen. Sie antwortete nichts. Und erinnerst du dich, wie ich mit dir floh durch den Brand lichterloh entzündeter Steppen? Der Wirbelwind des Feuers raste hinter uns, wuchs mit grässlichen Säulen in den Himmel hoch, wälzte sich auf der Steppe in ungeheuerlichen Strömen. Und ich lief, lief in irrsinnigen Sprüngen eines gehetzten Raubtiers mit dir auf meinen Armen. Ich flog über den vom Höllenfeuer versenkten Boden und ich war stärker als das Feuer. Es erreichte uns nicht, denn ich trug dich auf meinen Armen und ein stärkeres Feuer als das auf der Steppe wütete in meinen Adern. Sie antwortete nichts. Erinnerst du dich, als ein wahnsinniger Mahlstrom unseren Kahn erfasst hat? In einem Augenblick warf er den Kahn bis auf den Grund des grässlichen Schlundes, Er brach ihn wieder und stürzte jäh auf, wie ein Holzstück auf die rasenden Wogen. Wieder umfasste er ihn mit seinem rasenden, wütenden Reifen, und wieder fiel der Kahn mit der Schnelle eines fallenden Sternes in den grausigen Trichter herab, und wieder schoss er hinauf, wie ein Lavastein, den ein kochender Vulkan hinausschleudert, und so flog ich dreimal hinunter, und dreimal wurde ich wieder hochgeworfen auf die kochenden Strudel des Stromes, bis endlich unser Kahn auf ein stilleres Wasser fiel. Ich war stärker als der Mahlstrom, denn ich fühlte, wie du meinen Körper umfasst hieltst. Deinen Kopf fühlte ich auf meiner Brust, und in mir selbst raste ein Mahlstrom stärker als alle der Welt. Du, du in mir, meine Liebe zu dir. Sie antwortete nicht. Siehe, ich bin der erdgeborene Sohn, ich bin der urewige Adam. In meinem Herzen wütet ein Sturm stärker als jener, der die mächtigsten Urbäume wie trockenes Schilf zerbricht. In meinen Adern rast eine Feuersbrunst mächtiger als jene, die die Grassteppen überströmt, und ein weit abgründiger Mahlstrom kocht in mir, als der, der das größte Schiff zu nichts zerreibt und seinen Staub auf dem Grund der Ozeane sät. Liebst du mich? Du bist stark, du bist groß, du bist übermächtig. Das ist nicht das, was ich von dir hören mag. Nun höre, ich kann mich jederzeit zum König machen, alle Völker zu unseren Füßen werfen, mich der Erde bemächtigen, über Millionen von Sklaven herrschen. Ich kann dich ans Kreuz nageln lassen und dich wieder mit meiner Allmacht ins Leben rufen. Ich kann mich als der Sonnengott erklären. In heiligen Hainen wird man mir Altäre bauen und Opfer bringen. Ich kann vor deinen Augen alle Wunder und Paradiese aller Zeiten und aller Erden zaubern. Ich habe alle Schmerzen, alle Qualen der Menschheit erlebt, all ihre Lust und Glück, kann sie in die Hölle stürzen und sie wieder erlösen. Liebst du mich? Du bist ein Gott. Es ist nicht das, was ich von dir hören mag. Hör also. Und wenn ich dich mit lustheischenden Armen auf meine Brust werfe, wenn dein Haar sich wie eine Mähne sträubt und du dich mit den Lippen in mein Blut einsaugst, wenn ich dein Verlangen in einen Abgrund von Lust peitsche, dass dir die Welt von den Augen verschwindet und die Ewigkeit in einer Sekunde zerschmilzt und du ohnmächtig auf mich fährst, wie eine vom Hagel gepeitschte Narzissenstaude. Liebst du mich denn? Sie lachte auf in seltsamer, irrer, uferloser Lust, umfasste seinen Körper, rieb die Seite ihrer Haare an seiner Brust und sah ihn dann lange, lange in die Augen, ergoss sich ganz in seine Augen. Es war ihm, als ob sie sich ganz bis auf den Grund seiner Seele gleiten ließ, sich heiß um sein Herz legte, sich in jede Pore einsog. Er hatte sie nicht mehr bei sich. Sie war in ihm, in seinem Blut, sie zerschmolz in ihm, in langen, ewigkeitstrunkenen Schauern. Ich liebe dich, ich liebe, liebe dich. Ende von Abschnitt 7.